Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir auf unserer Krimireise Mord auf Deutschland-Tour gerade rechtzeitig in Sachsen an, um mit einem ganzen Dorf den Aufbruch in eine rosige Zukunft zu feiern. Holger Böhme, Sonnenwende, toter Hund. Liebe Bürger, liebe Bürgerinnen, Quatsch. Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe und verehrte Gäste, heute ist der Tag. Reich, ich hab 400 Buletten, ob das Tür reicht. Zu! Ja. Der lang erwartete Tag. Ob das reicht? Was? Ja. Ich hab 400 Buletten, Nein. Ob das reicht. Wo sind die Fähnchen? Wo sind die Fähnchen? Tür zu! Wieso denn bloß 400? Mensch, das frisst doch alleine der bayerische Spielmannszug. Ihr macht mir alle ganz verrückt. Ich sag der Marianne, sie soll noch welche schmieden. Lang erwartete Tag. Alfred, ja? komm noch mal ran. Ja. Was denn? Nein. Wo ist der Verantwortliche von den Räuschelkünstlern? Du hast doch schon wieder einen gezwitschert. Der Bus von den Räuschelkünstlern muss weg. Bau mir heute keinen Mist. Ja? Wo ist denn das Modell von dem Kurhaus? Hungerfritzer hat's noch mal geholt. Er sagt, er will das Dach doch greenstreichen. Mensch, seid ihr denn verrückt? Das wird doch nicht mehr trocken. In einer Stunde soll der Festakt losgehen. Ich halt das nie mit euch aus. Aber er hat doch gesagt... Der soll das Modell herbringen, aber Dalli! Renate! Ja? Renate, kommst du mal? Ne? Ja, ich muss erst noch die Luftballons anbringen lassen. Ach Mensch, der Bus von den Rollschuhkünstlern. Hast du den Herrn Meier heute schon gesehen? Ich dachte, der ist bei Ihnen im Hotel. Ist er nicht? Ich habe angerufen. Verdammt. Vielleicht ist er oben in der Schäferhütte bei seinem Assistenten. Wir brauchen einen Kran. Wir brauchen ja, genau, ganz Tür zu. Kran. Und nimm die Fähnchen mit. Komm, Fähnchen. Nun mach hin, dass die Ballons aufgeblasen werden. Alfred. Alfred. Alfred. Soll ich denn wirklich noch 200 Buletten rollen? Tür zu, 300. Was schreist du denn? Du gehst jetzt dort hoch in die Schäferhütte. Ist das klar? Ja. Zu diesen komischen Assistenten von Alexander Karl Meier. Diesen Thomas. Und fragst, ob der Meier dort ist. Aber höflich, ist das klar. Klar. Und sag ihnen. Was ist denn das jetzt? Deckensips Heiko hat es ein Loch furchtbar. In die Hüftburg gebiegt. Es ist furchtbar. Ich lasse euch alles auf. Tür zu! Sag ihnen, ich wolle meine Rede noch einmal mit Meier abstimmen. Ist gut. Und mach dir gefälligsten Schlips, um das Fernsehen kommt. Und beeil dich ja, auch. Ja, mach ich. Jetzt alle raus, raus, sag ich. Erwacht aus dem Dornröschenschlaf ist unser Dorf durch einen Mann, Alexander Karl Meier. Sind Sie der Bürgermeister? Den ich jetzt bitte, den ersten Spatenstich zu tun für unser neues Kurhaus. Ich bring den Spaten. So. Noch ein bisschen anbappen. Halt doch mal still. Ich weiß, dass du tot bist. Alexander Karl Meier. Jetzt bist du also tot. Wenn es doch Spaß macht. Ich habe immer gedacht, meine Mutter wäre krank. Dabei war sie nur faul. Ihr Lieblingsspruch war immer, Thomas, das Wichtigste ist Ruhe. Das stimmt. Schließlich ist er aus Dresden. War sie. Ich glaube nicht, dass der Plan funktioniert. Wir hätten nie ausbrechen sollen. Ich bleibe dabei. Mir hat's in unserer Anstalt gefallen. Als Verrückter kann man sagen, was man denkt. Hier draußen muss man ständig liegen, dass er ermüdet. drin sagst du, was dir durch den Kopf geht und schon heißt es, der Patient macht Fortschritte. Hier hausen jagt ein Missverständnis das andere. Hörst du mir überhaupt zu? Du bist ja tot, entschuldige. Heute ist Mittwoch. Mittwoch gibt's Jägerschnitzel. Aber unsere Plätze bleiben leer und der Geifer-Toni frisst's doppelt. Überleg bloß mal. Viermal die Woche gab's etwas, was mir geschmeckt hat. Montag, Mittwoch, Donnerstag, da gab's immer Blinzen oder Grießbrei. Und sonnabends immer Braten. Die Woche hat 7 Tage. An 4 Tagen schmeckt's, also im Schnitt. Es ist Leben schön. Gefällt dir meine Hütte? Na, du hättest ruhig eher mal zu mir hier hochkommen können. Jetzt ist es zu spät. Für dich. Die Hütte ist hässlich, aber man sieht ganz genau das Dorf von hier oben und daneben die Müllkippe sieht man auch. Das Dorf ist klein und die Müllkippe groß. Abends geht immer die Sonne unter. Über der Kippe bilden sich dann feuerrote Streifen und Möwen fliegen schwarz darin und schreien. Wie verlorene Seelen. Das gefällt mir. Als ich Kind war, da hat hier oben ein Schäfer gewohnt. Der hatte nur noch ein Ohr. Später war er dann ganz blind. Trotzdem ist ihm nie ein Tier weggelaufen. Er hätte es mit seinen Schafen getrieben, haben die Leute erzählt, damals, als ich Kind war. Es wurde immer viel geredet, so im Dorf, ja. Ist lange her. Zuletzt ist er dann gestorben. Und die ganze Herde ist auseinandergelaufen. Alle Kinder aus dem Dorf mussten dann mitsuchen gehen. Da war was los. Ein Schaf ist nie wieder aufgetaucht. Meinst du, dass es reicht mit den 30, meinst du? Sag mal. Bist ja tot, ja, wie du willst. Schade, dass du nie mit mir hier raufgezogen bist. Aber du wolltest ja im Dorf residieren, wo du plötzlich so beliebt bist. Ach, wir hätten nie ausbrechen sollen. Drin haben wir uns besser verstanden. Oh, mir ist egal. Wenn du meinst, dass sie kommen, sollen sie. Ich erwarte sie. Sie sind gekommen, Alexander. Ich habe Angst. Ich habe es mir anders überlegt. Ich werde wieder lebendig los. Ich mache nicht mehr mit. Assistent? Hallo. Ich bin es. Die dürfen nicht merken, dass ich Angst habe. Sie sind wie Hunde, wenn sie den Angstschweiß wittern, da beißen sie mich tot. Guten Tag. Na endlich, Tätchen. Also der Bürgermeister schickt mich wegen dem Herrn Meier. Ich soll ihn abholen. Guten Tag. Ja, ist er da? Es ist nur, weil in der Stunde geht's unten los. Der Festakt, die ganzen Bonzen sind schon da. Was soll denn der riesige Reisighaufen hinterm Haus? Nee. Wollen Sie ein Feuer machen? Ein Feuer entzünde ich hier oben auf dem Berg. Eine Fackel für die verlorenen Seelen unten im Tal, die da wandeln in der Verdammnisnacht. Hä? Heute ist der Sonnenwende. Da wollte ich ein Feuer machen. Wollen Sie einen Schnaps? Ja, ich werde den nehmen. Ja. Prost. Prost. Auf das Kurhaus. Ja. Auf das Kurhaus und die Quellen. Ja. Genau, auf die heißen Quellen. Geldquellen. Das ist gut. Also, Prost. Prost. Der Meier, der. Ja. Der macht sich wohl noch zurecht. Ich verstehe, der Bürgermeister ist ja auch schon gar kein Mensch. Ja, noch ein. Ja, warum nicht? Ja, danke. An so einem Tag, was? Ja. Warte mal, wie sagt der Russe, für solch eine Feier ist selbst die letzte Gurke nicht so schade. Noch ein, ja. Ja. Aber dann ist Schluss. Ja. Also, ich will dann unten noch das Freibier genießen. Ach, Junge. Entschuldige, ich sag jetzt einfach mal, Junge, ich muss da jetzt einmal was sagen. Ja. Ihr seid für mich die Größten. Ja. Bevor ihr hier auftauchtet, na du und dein Chef, wisst ihr, was da war? Hier im Dorf? Nee, was denn? Wisst ihr, was da war? Ja, was denn, ja. Nicht, und zwar gar nicht. Wer die Jungen war, der machte fort und die Alten hockten da und sammelten Blätter von Sorg. Noch ein, ja. Nee, ja, Gottes Willen. Noch ein, noch, ja. Ja, Prost. Prost. Ja, und dann seid ihr gekommen und habt das Kurprojekt auf die Beine gestellt. Hut ab, also ne, wirklich Hut ab. Prost. Ist ja leer. Oh, ja, no, Moment, Moment mal. Mensch, der predigt nicht. Das ist so. Ja. Sei's drum. Heiße Quellen unter unserem Dorf. Wer hätte das gedacht? Ja. Prost, Prost und Dank. Wohlbekomm's. Warum bist du denn hier hochgezogen? Die sind doch eigentlich ganz ordentlich, die Zimmer da unten im Hotel. Wegen der Aussicht hier. Hier hat früher ein Schäfer gewohnt. Vor dem hat's allen gegruselt. Das sag ich dir. Der war dann blind geworden. Naja, also Schnee von gestern. Jetzt kloppt der Fortschritt an die Tür. La la la la. Apropos Schäfer. Junge, ich möchte mal sagen, wenn mal Not am Manne ist, du verstehst schon, ne? Da gibt's im Oberdorf zwei Schwestern, die Kohlrabi-Käppe genannt, die machen's dir durch den Zaun zwar bloß, weil's der Vater verboten hat, hier Fremde auf dem Hof zu lassen, aber na, ich meine, also, na, wie gesagt, ein kleiner Tipp. Wenn's dir einsam ist hier oben. Und wenn ich nie will? Ja, musst du doch nicht, war doch nur ein Tipp. Mir wär's auch nicht. Mich kannst du da eh jagen. Da bin ich mir mit meiner Frau sogar mal einig in dem Punkt. Also, wie gesagt, eine Notfallvariante. Du sag mal, was macht denn der so lange? Jetzt müsste aber mal kommen. Er ist tot. Hä? Ich hab ihn erschlagen. Mit der Axt. Da, mit der. Du Spaßvogel, mit der Axt. Das ist gut, nee. Also, du im ersten Moment, im allerersten Moment, da war ich direkt ein bisschen erschrocken. Da, liest du. Gucke. Du komm nur richtig doch nicht so auf. Hast du noch nie einen Toten gesehen? Mein Herz. Okay, komm hier, trink noch einen Schluck. Ja, danke. Siehst du die Milchkippe da im Tal? Das waren mal deine Felder. Du warst mal ein guter Bauer. Und jetzt Müll. Müll und Möwen. Wer staucht? Mensch. Und jetzt? Unten wartet das ganze Dorf, Fernsehen ist da, Zeitung und hier die Rollschuhkünstler, bayerische Blasmusik. Nette Jungs, tot einfach, tot, das gibt's doch nicht. Du nimmst doch nicht so zu Herzen. Aber ich kann mir das. Warum hast du das gemacht, hä? Da deine Felder verkauft? Ja. Damit andere Menschen einen Platz für ihren Müll haben? Ja, sag mal. Du hast den doch nicht etwa wirklich tot gemacht? Ein Verrückter, Hilfe! Er ist weg. Du kannst mit mir reden. Dann nee. Meier, mir ist etwas eingefallen. Heute ist nie Mittwoch. Heute ist Donnerstag. Das heißt, dass es heute nie Jägerschnitzel gibt, sondern Grießbrei. Süßes esse ich am liebsten. Saures nie, aber süßes. Du kannst ruhig mal reden. Weißt du, warum dich drin keiner leiden könnte? Weil du gar nicht richtig verrückt bist. Schielohre hält sich für Napoleon und Geifer Toni geht immer rückwärts, weil er glaubt, dass einer hinter ihm steht. Aber du, Du warst nur in der Anstalt, weil du sonst im Gefängnis wärst. Und weil im Gefängnis das Essen schlechter ist, wärst du lieber bei uns gewesen. Deshalb bist du hier bei uns gewesen. Deshalb bist du hier. Warst du da mit mir? Jetzt sind wir hier. Ja, ich verstehe das. Ja. Die anderen, nee. Meine Mutter hat immer gesagt, es ist doch ganz egal, wie einer ist. Hauptsache, er ist sauber, ne? Thomas! Thomas! Bitte öffnen Sie! Thomas! Hier ist der Bürgermeister! Was ist denn hier los? Guten Tag. Wo ist er? Wer? Der Herr Meier! Alexander Karl Meier! Wo ist er? Ich weiß nicht, bei mir ist er, ne? Hören Sie, also mir ist nicht zum Scherzen zumute. Gerade war der Bauer Habekost bei mir und schrie wie ein Halbirrer. Er sagt, hier oben bei Ihnen wäre etwas Schreckliches passiert. Raus mit der Sprache, was ist los? Habekost war hier bis vor 10 Minuten. Ich habe ihn dann weggeschickt, der war betrunken. Betrunken? Ziemlich. Ja, das stimmt, der hatte eine Fahne, dieses Rindvieh. Herr Meier ist ein Quatsch. Also, der ist nicht hier bei Ihnen. Ich weiß nicht, wo er sich aufhält. Sagen Sie mal, was wollen Sie mit den Reisighaufen hinterm Haus? Heute ist doch Sonnenwende, da wollte ich ein Feuerchen machen. Also, ich muss wieder runter. In einer halben Stunde soll der Festakt losgehen. Sie wissen doch, Sie kommen doch auch. Ich bitte Sie, Sie und Herrn Meier, Sie sind doch die Hauptperson bei der ganzen Sache. Ich verstehe nicht, dass er nicht da ist. Wir waren fest verabredet. Herr Bürgermeister, ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen. Ja. Ich bin Ihr Sohn. Was? Das kommt jetzt natürlich sehr überraschend für Sie und vielleicht ist das jetzt auch nicht der richtige Moment, aber ja, ich bin Ihr Sohn. Also. Mein richtiger Name ist Martin Karasek. Also was denn jetzt? Der Sohn von der Witwe Karasek aus dem Oberdorf? Genau. Der Sohn der Dorfhure, die es für Eier, Kartoffeln und Zigaretten machte. Vater, ich freue mich. Hören Sie jetzt auf mit dem Unsinn, ich bin nicht Ihr Vater. Nicht? Aber Sie waren uns doch so oft besuchen damals. Ich war etwa 3 Jahre oder war ich schon 5? Das ist alles Unsinn, alles. Ich warne Sie. Ich lasse mich nicht verleumden. Einmal haben Sie mir eine Karamellstange mitgebracht. Den Geschmack habe ich nie vergessen. Also, ich weiß jetzt nicht, was ich von den ganzen Kram hier halten soll, aber ich muss jetzt runter. Sie sind also nicht mein Vater? Nein, nein! Oh, schade. Ich hatte mich gefreut. Aber wer ist es denn dann? Sie haben damals Feuer gelegt, wenn Sie der sind in sämtlichen Scheunen der Umgebung. Könnte ja jeder sein, also jeder in Nach ihrem drei Alter Tagen wurden etwa, Sie dann geschnappt in Altendorf drüben. Nicht, dass es der George wäre. Der George Otto, der war auch oft bei uns. Und dann hat man dich in eine psychiatrische Anstalt gesteckt, wenn Sie bitter. Der wirklich sind. Der. Das wäre bitter, der ist ja so dumm. Ich will doch bloß wissen, wer mein Vater ist. Das ist doch menschlich. Mach mal halblang. Wie ist Herr Alexander Karl Meier an Sie geraten? Wir saßen zusammen in der Anstalt. Ich als Verrückter und er als Trickbetrüger, der sich vor dem Gefängnis retten wollte. Also das lügen Sie. Warum sollte ich lügen? Ich bin doch verrückt. Und dann sind Sie aus der Anstalt entlassen worden, in unser Dorf gekommen, haben die heißen Quellen entdeckt und das ganze Projekt mit dem Kurbad ins Rollen gebracht. Das glauben Sie doch selber nicht. Das ist doch selbst für einen Verrückten zu verrückt ist das. Es gibt gar keine Quellen. Das hat Alexander Meier sich ausgedacht. Schluss jetzt. Ich bin nicht bereit, mir den Quatsch auch noch weiter anzuhören. Ich habe die Proben, die Alexander Karl Meier mir gegeben hat, selber eingeschickt ins Hydrologische Institut. Ja, da arbeitet nämlich mein Schwager. Das Wasser ist Gold wert. Gold. Das kann man sogar trinken, so. Die angeblichen Proben waren Pisse verdünnt mit Wasser und reichlich Kochsalz. Also ja. Pisse von mir, ja. Und die spektralanalytischen Untersuchungen, die Meier im Auftrag der Gemeinde durchgeführt hat, die Gesteinsaufnahmen haben die Gemeinde alleine 17.000 Mark gekostet. Das waren 2 Scheiben Schinkenspeck übereinandergelegt, dann durch den Kopierer geschoben. Alexander hat dann noch irgendetwas dazu aus dem Lexikon abgeschrieben. Also jetzt glaube ich wirklich, dass Sie verrückt sind. Ich werde mich bei Herrn Meier über Sie beschweren, darauf können Sie sich verlassen. Ich gehe jetzt. schwer, nee. Da gibt er mir nichts zu essen. Ich esse doch so gern Süßes. Wie hartherzig sie sind. Hast du gehört? Er will sich bei dir über mich beschweren. Du darfst ihm nicht glauben, Alexander. Ich verrate dir ein Geheimnis und du glaubst ihm nicht. Einverstanden? Also, ich habe unsere Köchin nackt gesehen. Ja, sie badet nämlich immer nach Feierabend in der großen Kartoffeldämpfe. Ich hab's durchs Schlüsselloch gesehen. Rappeldürre ist die. Ganz dünn. Jetzt weiß ich auch, warum sie uns niemals Rippchen kocht. Sie saß in der Kartoffeldämpfe, rauchte eine Zigarette und seufzte. Ich wäre lieber wieder zu Hause, in der Anstalt. Ich hätte dir nichts von meinem Dorf erzählen sollen und dass dein Plan funktioniert, glaube ich auch nicht. Mensch. Ich habe ihn gesehen, der schwimmt in seinem Blut, so war ich hier. Halt doch die Klappe, ich muss nachdenken. Irgendetwas ist hier faul. Warum glaubt mir du bist besoffen, das ist alles. Wer weiß, was du gesehen hast, ein Glas Marmelade vielleicht. Zuerst muss Meier wieder her, alles andere hat doch jetzt keinen Sinn. Heinz, ich schwör's dir, mit diesen beiden Augen, hab ich's gesehen. Hör mal, ich sag alles deiner Alten. Du, wenn du das machst, da sind wir die längste Zeit Freunde gewesen. Du bist nie mein Freund gewesen. Also, ich brauch noch Eier für die Buletten. Hör die Tür zu! Wo soll ich denn jetzt hier Eier hernehmen? Willst du vielleicht meine oder was? Und jetzt raus! Und klopft gefälligst an, wenn ihr hier reinkommt. Marianne, Luft weg! Wir sind in Gefahr! Ich habe gesehen... Halt dein Maul! Die müsste man doch alle kastrieren, die Kerle hier. Die sind doch Hasenwilde. Daher einmal. Kiazo! Sag mal, du, ja? Erinnerst du dich noch an die Witwe Karasek damals? Wo sind die aus Dresden? Na klar. Die hatte doch einen Sohn. Den Feuerteufel, ja. Wie kommst du denn jetzt dort? Na bloß so. Heinz, du denkst, dass ich voll bin und hier, Hör doch auf, ich war doch oben. Da ist Meier nicht tot und nicht lebendig. Mach die Tür nichts, zu. Nichts, da ist nur uns zu finden. Der Verrückte hat ihn erschlagen. Wenn ich sage, den Kopf hat er ihm gespalten, wie eine Melone. Du sollst endlich dein Maul halten. Du machst nur noch das ganze Dorf verrückt. Warum klopft denn hier keiner an? Bin ich jetzt nur hier Bürgermeister oder? Da haben Sie sich doch nicht so. Moment mal. Wer hat wen erschlagen? An nicht, der ist schon besoffen. Ich bin doch nicht besoffen. Das sag ich seiner Frau Bescheid. Ach, du denkst wohl, weil du beim Friseur warst, kannst du hier mitreden. Ruhe jetzt! Ich habe hier noch eine Liste, was alles noch erledigt werden muss. Zuerst muss der Meier her, sag mal. Ja. Renate, komm mal her. Du müsstest dich doch eigentlich noch an den Sohn von der Witwe Karasek erinnern. Ja. Ach, hier, der Helmut. Thomas, hieß der, glaube ich. Gucke, da ist es still, Fräulein Neunmarklug. Wieso ich? Was soll das überhaupt? Das ist fast 20 Jahre her. Wir haben doch jetzt wirklich andere Sorgen. In einer Dreiviertelstunde soll's losgehen. Das Fernsehen ist gerade gekommen. Der kam doch dann in die Klapper, der Junge. Ja, mal besser, man macht solche gleich tot. Ist so für sie selber am besten. Was glaubst du, dass du den wiedererkennen würdest, wenn du ihn jetzt hier siehst? Renate. Ich weiß jetzt nicht, was Sie von mir wollen. Obwohl, es ist ja Quatsch. Du hast den doch schon x-mal gesehen. Ja, ja. Ich krieg's langsam auch schon an Koppe. Los, jetzt sind die Mikros eingeschlossen. Ich brill doch mich euretwegen hier nicht heiser. Apropos, der Fahrer lässt... Der kann mich mal... Wo sind denn die Fernsehfritzen? Da. Was denn nur noch? Ach Gott, ach Gott, der Herr Pfarrer. Dass Meier sich mit der Gemeindekasse abgesetzt hätte. Da haben wir's. Dein blödes Gequatsche habe kosten. Die sind doch alle bloß blöde. Gemeindekasse, die war doch eh leer. Haben Sie meine alte gesehen, Herr Pfarrer? Herr Pfarrer, wir müssen etwas besprechen, etwas Wichtiges. Ja. Ihr beten, ihr haut jetzt ab, Renate. Du sagst dem Pressefritzen, dass Meier im Stau steckt, im Stau. Im Stau. Im Stau. Ja. Und sich verspätet. Und du machst dich jetzt endlich nach Hause, aber hintenrum schlaf deinen Rausch aus. Aber die kann Wasser leben. Mäßigen Sie sich, Bruder Habekost. Bitte. Und jetzt Tür zu. Herr Pfarrer, gut, dass Sie kommen. Ich muss Ihnen eine wichtige Frage stellen. Bitte nehmen Sie Platz. Sie wollten mich etwas fragen. Jesus Christus, hatte der nie ein Leben lang ein schlechtes Gewissen? Glauben Sie an Gott? Nee. Aber dass der Glaube an Gott existiert, das werden Sie doch nicht bestreiten. Das ist aber nicht dasselbe. All die Kinder, die Herodes hinschlachten ließ. Ah. Christus kann unmöglich nichts davon gewusst haben. Ja, ja. Sie hätten leben können, wäre er nicht versteckt worden. Aber daran trug Jesus Christus doch nicht die geringste Schuld, Thomas. Ich sage ja nicht, dass er Schuld hatte, aber es muss ihn belastet haben, so wie der veranlagt war. Vielleicht hat er sich deshalb schnappen lassen, weil er es nicht mehr aushielt. Hm. So ergäbe die Geschichte den Sinn. Ich möchte mit Ihnen über Alexander Karl Meyer sprechen. Komisch, heute fragen mich alle nach Alexander. Nach mir fragt keiner. Ich möchte Ihnen schildern, wie ich Alexander Karl Meyer das erste Mal traf. Bitte, ich bin ganz ohr. An einem Abend vor etwa einem halben Jahr ging ich in die Kirche. Ja? Um zu beten. Ja. Vielleicht erinnern Sie sich, unsere Kirche war damals noch eine Ruine. Mhm. Ich traf einen mir unbekannten Mann vor dem Altar, versunken in tiefe Andacht. Ja, das stimmt. Ich habe sie gesehen, durch ein Astloch im Kruzifix. Ich habe noch nie einen Menschen so andächtig, so vertieft beten erlebt. Ich brachte es nicht übers Herz, ihn zu stören. Obwohl es meine Pflicht gewesen wäre, denn die Kirche war, wie gesagt, einsturzgefährdet. Am nächsten Morgen ging ich erneut hin und traue meinen Augen nicht. Er betete noch immer. Ja. Und da behaupten Sie vor dem Bürgermeister, Herr Meyer sei ein Betrüger. Ja, glauben Sie denn, dass Betrüger nicht beten? Außerdem war es anders. Wir waren am Vormittag gemeinsam aus der Irrenanstalt ausgebrochen und suchten einen sicheren Ort. Wir sind nämlich aus der Anstalt abgehauen. Alexander und ich, müssen Sie wissen. Ja, ja, der Bürgermeister deutete so etwas an. Sie, das war gar nicht einfach. Wir mussten sogar ein Gitter durchsägen. Aber warum dann das Gebet? Sein Hund war krepiert. Das hat ihn sehr erschüttert. Wie bitte? Alexander. Wer? Der Alexander, der hatte so einen kleinen Hund. Eigentlich war es gar nicht seiner, sondern der von dem Gärtner von unserer Anstalt. Das war ein richtiges Mistvieh. Der hat es auf die Schizophrenen abgesehen. Die Paranoiker ließ er in Ruhe und zu den Debilen war er freundlich. Die Schizophrenen aber, die Bisser. Vielleicht hatte er hier nicht verkraftet, dass wir bloß nur normale Leute trafen. Er wollte dann nicht mehr laufen, fing an zu winseln, drehte sich im Kreis, bums, tot. Und wegen eines Hundes wegen hat er gebetet? Ach, jetzt wollen wir drüber reden. Der Hund ist überhaupt an allem schuld. Thomas, bitte. Unten wartet das ganze Dorf auf Sie und Sie reden hier unten. Am nächsten Tag wollte man begraben. Wir gingen zu der Wiese hinter Wenzels Obstgarten und gruben ein Loch. Da kam plötzlich Bullus Dieter mit seinem Debienschwager und belferte rum. Gleich erkennt er dich, habe ich gedacht. Gleich, aber er hat mich nicht erkannt. Keiner hat mich erkannt. Finden Sie... Ja? ...dass ich Ähnlichkeit mit dem alten Wenzel Gerhard habe? Bitte was? Nein, gar nicht. Aber ich finde, dass er mir ähnlich sieht. Die schwarzen Haare zum Beispiel. Der hatte aber auch eine Glatze. Wieso hatte? Sie wollen mich über den Hund aufklären. Sie waren dabei, ihn zu begraben. Ja, ja, wir wollten den Hund begraben und Bullus stierte uns an und fragte, was wir hier zu suchen hätten. Und da fing Alexander mit der Geschichte an. Es handelte sich um geologische Untersuchung. Er vermute heiße Quellen und möchte nicht gestört werden. Ich wartete darauf, dass der Bullus seinem Schwager ein Zeichen gäbe, dass der uns totschlüge. Aber siehe da... Bullus drehte den Hut in den Händen und empfahl sich. Haben Sie schon einmal daran gedacht, dass Gott seine Hand im Spiel haben könnte? Bei Bullus? Ja. Dieter? Ja. Boah, das wird mich wundern. Als wir noch gemeinsam zur Schule gingen, hielt Bullus sich für einen Kommunisten. Ah ja. Ich habe ihm dann immer von dem asiatischen Luxus erzählt, in dem Stalin und seine finsteren Genossen schwelgten, während das Volk Baumrinde fraß. Naja, also, nein, ich meine dabei, dass Sie per Zufall, wie Sie sagen, die Quellen entdecken. Es gibt gar keine Quellen. Aber das ist doch einfach absurd, was Sie sagen. Alles wurde mehrfach überprüft. Ja. Und was Herrn Bullus anbelangt, ja, es ist nicht schön, wie Sie über ihn sprechen. Dieter hat es schwerer gehabt als manch anderer. Die Familie war arm. Frau Bullus krank, der Vater unter den Trecker gekommen. Aber die Frau hat gearbeitet bis zum Umfallen, um ihre Kinder zu ernähren. Sie meinen im Gegensatz zu meiner Mutter, die als junges Mädel aus Dresden gekommen war, hierher zum Konsum. Ja, ein tralles Ding, sagen die Männer. Noch heute. Ja, ich weiß das nicht. Ihre Frau Mutter habe ich damals nicht gekannt. Das war vor meiner Zeit. Manches Mal habe ich dem Bullus erzählt, dass sich Stalin jeden Morgen zwei noch unschuldige Genossinnen bringen ließ, um sie zu vergewaltigen. Nein. Anschließend wurden sie erschossen, klar. Hören Sie, Thomas, ich kann Ihnen helfen. Aber Sie müssen selbst wollen. Und Sie müssen mir vertrauen. Ja, Bullus hatte noch nie eine Frau gesehen und fing an zu stottern und schwor, dass er mich umbringen werde. Wenn nicht heute, dann Thomas, morgen. Bitte. Wenn nicht Thomas, heute, bitte. Dann was morgen. Was ist zwischen Alexander Karl Mayer und Ihnen vorgefallen? Auf die Idee gekommen war, Thomas, da ist er gleich schnurstracks. Thomas, ins Gemeindeamt ist er reinmarschiert. Ich hinterher. So und so, wir sind Geologen, bitte mein Bürgermeister, Frau Hauke, Marianne. Machte erst Ohren wie Suppenteller und lauschte dann an der Tür. Und wir hatten dem Bürgermeister noch gar nicht zu Ende erzählt von den Quellen und so. Und da war es schon rum im Dorf. Dank Frau Hauge Marianne. Der Rest ergab sich von Sie selbst. Sie behaupten also allen Ernstes, dass sich unter unserem Dorf keine heißen Quellen befinden? Die hat es nie gegeben. Wo ist Herr Mayer jetzt? Der Wenzel Gerhard ist tot, ne wahr? Ich hab die Kirchenglocken gehört. Ja, wir haben ihn begraben. Sonntag voriger Woche. Hat er sich erhängt oder... Hat er das Auto laufen lassen? Nein, er hat sich erhängt. Ich frage mich nämlich, ob Wenzel Gerhard mein Vater ist, aber wie soll ich das jetzt noch rausbekommen? Wo ist Herr Mayer, Thomas? Er ist tot, ich habe mir schlagen. Nein, um Gottes Willen. Wissen Sie, was Sie da sagen? Kommen Sie, sehen Sie. Da. Großer Gott. Naja... Der Bauer hat recht. Und ich hab alles so gelassen. Wissen Sie, welchen der Polizei? Welchen der Spurensicherung? Das da ist sein Blut, ja? Sie sind verrückt. Nein, Sie sind krank. Das sage ich doch die ganze Zeit. Aber dem Bürgermeister haben Sie gesagt, er wäre nicht hier. Weil ich gedacht habe, er wäre mein Vater. Dass er es dann vielleicht nicht zugibt. Er will schon einen Mörder als Sohn. Aber warum? Warum? Ja, er wollte mir nichts Süßes geben. Ich esse doch so gern Süßes. Heute zum Beispiel gibt's in der Anstalt Grießbrei mit Zucker und Zimt und welchen Meyers Schwindelei ist jetzt Geifertoni meine Portion. Das kann ihn doch in Wut bringen. Und was soll nun werden? Na, die Polizei muss her, die Grundsteinlegung muss abgeblasen werden. Und dann? Dann komme ich zurück in die Anstalt und im Dorf herrscht wieder Ruhe. Wieder Ruhe? Wenn die sich beeilen, die von der Polizei, kann ich morgen schon wieder drin sein. Morgen gibt's Flecke. Thomas. Also 600. Tür zu. Ich kann einfach nicht mehr, ja? Ich hab schon wieder derart böse Füße. Und du hast also raus. Geh jetzt raus, 600 Buletten. Wir sollen das alles fressen. Raus und mach die Tür zu. Also jetzt. Sie haben ihn gesehen. Ja, ich habe ihn gesehen. Ich auch. Also ich fasse es nicht. Den Schädel hat er ihm gespalten. Wie eine Melone. Sei endlich still. Was krauchst du überhaupt hier noch herum? Warum bist denn du noch nicht zu Hause? Meine Alte lässt mich nicht rein. Also Tür zu. Das Fernsehen fragt, ob wir nicht ohne Herrn Mayer anfangen können. Der Ü-Wagen ist nur gemietet. Wir blasen alles ab. Es hat überhaupt keinen Sinn. Tür zu. Sie verstehen nicht. Die Polizei muss her. Das vergesse ich meinen Lebtag nicht. Also wie eine Melone. Mitten durch. Habe Kost, aber bitte. Nicht so eilig, Renate. Bitten Sie das Fernsehen noch um 15 Minuten. Oh, na, aber 15 Minuten. Ja, ich gehe schon. Und mach die Tür zu. Ja, mach die Tür noch zu. Herr Pfarrer, was soll das überhaupt noch? Mayer ist tot. Und es gibt keine heilkräftigen Quellen. Ergo, es gibt auch kein Kurbad. aus, der Traum... Es gibt vielleicht keine Quellen, aber da draußen stehen mindestens 300 Menschen, die daran glauben... Ich kann's nicht ändern. In dieser Gegend findet man überall Wasser. Man muss nur tief genug graben. Das stimmt, in meinem Keller schwimmt jedes Frühjahr das Eingemachte. Aber wir brauchen nicht irgendwelches Wasser. Soll ich dir mal was sagen? Ja, na, dann sag mir mal was. Wenn du den Leuten sagst, dass das Heilwasser ist, dann ist das Heilwasser. Kannst du mir sagen. Und wenn sie rauskommen, dann tue ich dir nicht mehr weh. Bei den Weibern funktioniert das sowieso. Und Meier? Ich mach da nicht mit. Renate. Wie denken Sie sich denn das? Wie denn? Nein, nein, nein, nein, Polizei muss her. Wenn die Polizei sich in die Sache einschaltet, wird es kein Kurbad geben, kein Kurbad, keine neuen Straßen. Keinen neuen Kanalisationsanschluss für unser Dorf, keine Pension, keine neue SB-Gaststätte. Und keinen Golfplatz und keinen neuen Eingangsbereich zur Sparkasse und kein Kirchendach, keine Bundesmittel, keine Kulturförderung, keinen Finanzausgleich. Nicht, nicht, nicht. Gar nicht. Dann ist es eben so. Wir wollen raus aus dem Schlamm. Da oben liegt ein Toter. Und ein Verrückter bewacht ihn und ich so... Nein, nein, nein. Renate, wir haben keine Wahl. So ist das. Soll die Zukunft unseres Dorfes von der Laune eines Psychopathen abhängen? Er wird mir was antun. Ach, Quatsch. Keinesfalls. Er liebt sie. Was? Nein, nein. Wie viel Geld hast du in der Filiale? Ja, auf keinen Fall. Das kommt nicht in Frage. Mensch, du kriegst doch wieder. Bloß jetzt einmal, weil schnell gehen muss. Wir werden sammeln. Nein! Herr Pfarrer, ich würde jetzt gerne mal alleine mit Renate reden. Unter vier Augen sozusagen, ja? Kommen Sie, Habekost. Habekost, ich spreche mal mit Ihrer Frau. Da treten Sie taub. Da predigen Sie taub. Du schiebt schon ab! Nati. Sparen Sie sich Ihre Worte. Ich mach nicht und Schluss. Nati, erinnerst du dich der Nacht hier vor 20 Jahren? Ja. Wie die erste Scheune brannte, die von Habekost? Nee. Deine Mutti kam zu mir, völlig aufgelöst. Du warst nach Hause gekommen, mit versenkten Haaren, versenkten Kleid, Augenbrauen, Wimpern, alles weg. Und wie reimt sich das zusammen? Wollen Sie etwa sagen, dass ich die Scheunen angezündet habe? Du warst mit ihm im Heu, da brauchen wir nicht diskutieren. Und dann hat die Scheune gebrannt. Natürlich. Und in einem Mädchen, das mit einem Verrückten ins Heu geht, da kann man sich ja ruhig vergreifen. Ich hab's gewusst, dass du wieder davon anfängst. Ich hab's gewusst. Das ist 20 Jahre her, Mann. Will. Ich habe mich tausendmal bei dir entschuldigt. Ich war 17 Jahre alt. Was legst du dich auch nackt in der Landschaft? Ich war baden. Ich habe dich gedeckt. Bitte? Damals mit der Scheune. Ja. Ich habe deinen Vater die Stelle besorgt im Reifenwerk. Ich habe daran gedreht damals, dass ihr einen Barkast bekamt, obwohl ihr gar nicht kinderreich wart. Ich habe mich gekümmert, dass du auf die EOSS durftest. Ich habe gebüßt. Ach, und ja, jetzt ist Schluss. Außerdem ist gar nichts passiert. Weil ich mich gewehrt habe. Hör mal. Mädel, bei einer Frau an den Hintern fassen, ist nicht das Gleiche wie eine Scheune anzünden. So, meinen Sie. Ja. Womöglich hat der arme Kerl ganz umsonst jahrelang in der Klapper gesessen. Vielleicht gehen die gar nicht auf seine Rechnung. Die anderen Scheunen. Was wollen Sie denn damit sagen? Nö, nicht. Nicht. Mir ist das ganz egal, was damals los war. Ich will von der ganzen beschissenen Vergangenheit überhaupt nicht mehr wissen. Nicht. Ich will, dass jetzt ganz neu losgeht für uns und unser Dorf. Und dafür brauchen wir die Quellen. Nati, ich habe gebüßt. Ich bin dir nicht mehr schuldig. Nicht. Ich Ihnen auch nicht. Nicht mir, aber dem Dorf. Ich mach's nicht. Und wenn ihr mich totschlagt? Dann soll eben alles zum Teufel gehen! Nati. Musik. Das Granatäpfelchen. Renate. Hier ist Geld. 100.000 Mark. Sie sollen die Leiche verbrennen und... Nur komm erst mal. Nee. Wenn ich das gewusst hätte, dass du kommst, hätte ich Blumen gesammelt. Kornblumen. Also, sie sollen die Leiche verbrennen und dann alle Spuren beseitigen. Erkennst du mich? Ja. Nein. Ja. Jetzt ja. Ich hab immer an dich denken müssen. Du bist noch genauso schön wie früher. Ich habe eine Brille. Schön. Weißt du, warum ich heraufgezogen bin? Man sieht es ganz genau. Das Dorf. Wenn ich das Dorf sehe, denke ich an dich. Wenzel ist tot. Ja, der hat sich aufgehängt. Weil ihm die Gemeinde seinen geliebten Obstgarten abgekauft hat. Weil dorthin jetzt das Kurhaus soll. Der hätte nicht verkaufen brauchen. Dann hätte er im Dorf nicht mehr weiterleben können. Nur der hatte auch getrunken, der Wenzel Gerhard. Ich habe beschlossen, dass Wenzel mein Vater ist. Ich kann es mir ja raussuchen, gewissermaßen. Lebt es sich jetzt besser im Dorf? Ja, besser. Es hat sich viel geändert seit damals. Ja. Nur nicht zum Guten. Früher war es auch nicht gut. Ich hab dich immer beim Duschen beobachtet. Ich bin auf das Dach des Fahrradschuppens geklettert und habe durch das Fenster gesehen. Leider war das Fenster aus Riffelglas und alles war verschwommen, wie in einem Aquarium. Trotzdem, ich fand dich sehr schön. Später habe ich dann gemerkt, dass nicht du das warst, sondern unsere Sportlehrerin, Frau Silabetzky. Oh, Thomas. Aber für die Erinnerung spielt das keine Rolle. Nee. Ist der Meier, ist der wirklich tot? Wo? Der tut noch so. Das gehört zu seinem Plan. Mensch, das sagst du doch nur, um mich zu beruhigen. Warum bist du damals weggerannt? Ich bin nicht von dir weggelaufen, sondern vor dem Feuer. Das war schön. Unser Feuer. Weißt du noch? Immer wenn's brennt, muss ich an damals denken. An unsere Scheune. Und wie ich dir an die Brust gefasst habe. Hast du deshalb die anderen Scheunen angezündet? Ja, deshalb. Und auch, dass du das Feuer siehst und an mich denkst. Nachts. Hätte ich mich nicht gewehrt, wäre die Kerze nicht umgefallen. Ja, aber dann hätte es auch nicht gebrannt. Und die Erinnerung wäre halb so schön. Du bist ja verrückt. Ja. Ich habe 100.000 Mark. Wir können fortgehen. Das geht nicht. Wo unsere Scheune stand, ist keine Scheune mehr. Eine Müllhalde ist jetzt dort. Hier ist das Geld. Weißt du, was die mit dir machen wollen? Nee. Wenn die Feier vorbei ist, wollen sie in der Anstalt anrufen, dass sie dich wieder zurückholen. Ja, ich komme hier draußen eh nicht mehr zurecht. Oh, leb wohl, meine Liebe. Thomas, mein Lumpi. Nee, der Herr Meier. Wisch mir mal die Marmelade aus dem Gesicht. Na, endlich. Oh, ich bin schon ganz steif. Gib das Geld her. Hat also doch funktioniert, dein Plan, Alexander. Hättest doch ruhig mal was sagen können. Das ist immer so. Erst zahlen sie für einen, der ihnen den Weg zeigt, und dann dafür lassen wieder loswerden. Du selbst bist das beste Beispiel dafür. Ohne mich würdest du jetzt noch in der Klapper sitzen. Trotzdem, Das hast du gut gemacht, mein kleiner Schwachkopf. Na los, wisch ab. Wisch doch selber die Marmelade aus dem Gesicht. Hä? Ich hab immer gesagt, in der ganzen Anstalt warst du der Einzige, der was im Kopf hatte. Hunderttausend. Gute Arbeit. Ja. Na los jetzt, geht's ab. Im Westen gibt's auch noch Dörfer. Das war also die Schönheit, von der du die ganze Zeit gefaselt hast? Ja. Oh, die ist doch dürre. Dürre. Du, wenn du artig bist, dürre. Nehme ich dich auch mit nach Hamburg. Dürre. Dann zeige ich dir richtige Weiber. Dürre. Bist du? Das dürre. Was machst du mit dem Bein? Dürre. Nein! Bist dürre. Du verrückt? Also tot. Ich werde dich zusammen mit dem Reisig verbrennen. Bestimmt sieht man die Flammen im Dorf. Es wird sie beruhigen. Und mich auch. Morgen früh siebe ich deine Knochen aus der Asche und verstreue im Wald. Vielleicht verirrt sich immer jemand, um ein Bild zu sammeln, und dann leuchten die Knochen im Mondschein und zeigen ihm den Weg heraus aus dem Wald. Kann ja sein. Kann ja alles sein. Heute gibt's Grießbrei. Aber ohne mich. Schade. Und möge dieses Kurhaus dem Wohle der Kranken und dem Wohle unserer Gemeinde dienen. Es brennt. Das brennt. Mein Gott, es brennt. Obenberg brennt. Das ist doch nicht im Brandstiftung gewesen. Das ging die ganze Zeit. Brandstiftung. Liebe Gemeinde, keine Aufregung. Es ist ein Sonnenwindfeuer. Für unser Dorf als kleine Überraschung des Gemeinderates anlässlich unserer Feier. Sehr schön. Ja. Herrlich. Und so nehme ich jetzt symbolisch den ersten Spatenstich in Angriff. Was ist denn das? Ein toter Köter. Was? Schnell, Hund. Erde drüber. Nun mach was. Musik! Damit ist das Gesetz eröffnet. Nun denn, heran an die Buletten. Ja, wo sind denn die Lustigen und die Kreuzfiedel? Leid und die Schneidigen und die Reidigen und die Grantigen und die Handigen und die Willigen und die Billigen und die Hitzigen und die Witzigen und die Blitzsauen und die Schlompen und die Zaudürren und die Quompen und die Doktor und Spekulanten, die Immobilienmakler. Sag mal, wer hat denn die bestellt? Na du. Und die Gesunden und die Halbdoden und die Schwarzen und die Grianer und die Bayern und die Sechsker und die Kernfresser und die Metzger und die Sinngescheiden und die Kritiker und die Wähler und die Politiker und die Hinterbanker und die erste Reihe, die Alkoholiker und die Polizei und die Feuerwehr und die Bürgermeister und die Schützen und die Jägermeister und die Radlfahrer und die Porschefahrer, die Evangelischen und die Eckenfahrer und die Eichsamten und die Ausgeschandten und die Ehrlichen und die Baubeamten und die Trachtler und die Plattler, die Millionäre und die Krattler und die Moslems und die Christen, unsere Somalierhelden und die Pazifisten. Ja, seid so leid da! Sonnenwende, toter Hund. Hörspiel von Holger Böhme. Musik Benjamin Rinnert und Biermöselblasen. Dramaturgie Gabriele Bigott. Personen und Darsteller: Thomas Axel Wandke, Renate Katrin Klein, Bürgermeister Jürgen Holz, Bauer Habekost Wolfgang Jakob, Pfarrer Hermann Lause, Alexander Meyer, Werner Buß, Das Kind mit dem Spaten Annalena Rauschenbach. In weiteren Rollen Andrea Czersinski und Siegfried Pfaff. Ton Monika Steffens und Kaspar Wollheim. Regieassistenz Alexander Tschiedrich. Regie Joachim Staritz. Eine Koproduktion der Hörspielredaktionsgemeinschaft von SFB und ORB mit dem Norddeutschen Rundfunk 2001.